Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Du bist, was du isst, heißt ja ein Sprichwort. Das heißt natürlich nicht, sie sind ein Blumenkohl, ein Stück Schokolade oder eine Bulette. Bei Kartoffeln sollten Sie vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber das lenkt uns jetzt vom Thema ab. Was meint es eigentlich? Es meint ja eigentlich, was wir essen, spielt auch eine große Rolle für die Gesundheit. Und eine der umfangreichsten Ernährungsuntersuchungen kommt nun zum Ergebnis: 11 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen einer ungesunden Ernährung. Daraus schlussfolgern jetzt manche, Ernährung würde mehr Menschen töten als das Rauchen. Bekommen Buletten demnächst also Warnhinweise? Martin Mayer, Wissenschaftsredakteur von Deutschlandfunk Kultur, kann uns das erklären. Hallo. Einen schönen guten Abend. Falsche Ernährung tötet mehr Menschen als das Rauchen. Steckt das in dieser Studie drin? Da muss man schon vorsichtig sein, das muss man sagen, weil in absoluten Zahlen erstmal stimmt es natürlich. Wenn man sich's anguckt, die Weltgesundheitsorganisation sagt, im Jahr sterben 7 Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Das wären also tatsächlich weniger als bei ungesunder Ernährung laut dieser Studie. Bloß ist es halt so, wir müssen ja alle essen, um zu überleben. Beim blauen Dunst ist das nicht ganz so. Und man darf die Aussage vor allem, glaube ich, nicht missverstehen im Sinne von kein Obst und Gemüse, das ist jetzt sozusagen das neue Rauchen und tödlich, sondern es gilt schon weiterhin, der Griff zum Glimmstängel, der hat für jeden von uns eine sehr viel größere Gefahr für die Gesundheit als die Frage, wie viel Gemüse man isst. Ernährung ist jetzt ein weites Feld. Was genau haben die Forscher untersucht? Also im Grunde haben die sich 15 Nahrungsbestandteile mal angeguckt und dann gesagt, 10 davon sind gesund und 5 eher ungesund. Gut, zum Beispiel sind Obst und Gemüse, Ballaststoffe, aber auch Nüsse und bestimmte Fette. Schlecht sind Salz, rotes Fleisch etwa, also Schwein und Rind oder auch Zucker. Und dann haben die Ernährungswissenschaftler im Anschluss ausgerechnet, wie viel soll man idealerweise davon so am Tag essen? Beispiel Gemüse, 360 Gramm wäre perfekt, bei rotem Fleisch sollen es nur 23 Gramm sein. Ja, und aus diesen Daten berechnen die Wissenschaftler dann, wie sehr sich ein zu viel an schlechten Lebensmitteln, beziehungsweise umgekehrt ein zu wenig an guten, auf die Gesundheit auswirkt und zu einem vorzeitigen Tod führt. Und was ist jetzt wirklich bezogen auf diesen vorzeitigen Tod? Ja, das Schlimmste, was man tun kann? Ja, also wenn man die größten Ernährungssünden sich anguckt, ist es tatsächlich weltweit ziemlich unterschiedlich. Das finde ich interessant. Man spürt da tatsächlich eben so die regionalen Vorlieben. Also zum Beispiel Asien, da ist das Problem, dass man zu wenig gutes Fett isst. Das sind sogenannte Omega-3-Fettsäuren, die sind viel im Fisch drin. Das ist in Asien nicht so ein großes Problem, weil das da auf dem Speisezettel steht. Europa, Nordamerika, bei uns in Deutschland ist das ganz anders, weil das wir weniger essen traditionell. Man kann aber trotzdem so einen großen Trend erkennen, und zwar gibt es ein zu viel, das fast überall an erster Stelle steht, das ist das Salz, Natriumchlorid, also das essen wir tatsächlich zu viel, das fördert im Übermaß Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sagt laut dieser Studie jedenfalls, dass 3 Millionen Menschen daran tatsächlich sterben. Und ebenfalls ein weltweites Problem ist, dass die Menschen zu wenig Vollkornprodukte und Obst essen. 195 Länder sind es, die da insgesamt angeschaut wurden. Kann man sagen, wo sortieren wir uns ein? Ja, kann man sagen. Also wenn man ein Ranking machen will, sind wir in Deutschland so auf Platz 38. Konkret würde das bedeuten, so rechnen die Wissenschaftler, dass in Deutschland mehr als 134.000 Menschen im Jahr sterben, weil sie sich schlecht ernähren. Wäre ungefähr jeder 7. Todesfall der Studie zufolge. Bei uns in Deutschland ist das zentrale Problem übrigens, dass wir zu wenig Vollkornprodukte verwenden und auch der Zucker- und Fleischkonsum ist bei uns zu hoch, sagt diese Studie. Am gesündesten übrigens ernähren sich in Europa die Franzosen und die Spanier. Also das Klischee mit dieser gesunden Mittelmeerküche, was man immer wieder hört, ist anscheinend nicht ganz falsch. Diese Zahl, 11 Millionen Menschen, die durch falsche Ernährung frühzeitig sterben, wie kann man das zählen? Ich meine, die Studie, klar, die stellt den Zusammenhang von Gesundheit und Ernährung her, aber diese Zahl. Da muss man auch so ein bisschen vorsichtig tatsächlich sein mit dieser absoluten Zahl. Das sagen die Forscher übrigens auch selber in ihrer Studie. Das liegt an der Methodik dieser Studie. Ich versuche es zu erklären. Das Ganze sind sogenannte Beobachtungsstudien. Was heißt das? Man befragt Menschen, was essen sie denn? Man sagt, schreiben sie ein Ernährungstagebuch. Und dann schauen die Forscher über die Jahre, wie viele dieser Menschen erkranken und sterben möglicherweise früher. Problem daran ist jetzt, diese Studien können eine Verknüpfung aufzeigen, aber keinen Ursachen. Tatsächlichen Zusammenhang. Konkret erklärt heißt das also, man kann nicht sagen, wer die tägliche empfohlene Menge an Gemüse und Obst zum Beispiel isst und beim Salz spart, der lebt so und so viele Jahre länger. Das gibt eben diese Untersuchungsform nicht her, deswegen muss man vorsichtig sein. Und Krankheiten haben ja auch immer andere Gründe, mehrere Gründe, wie zum Beispiel zu wenig Bewegung, Übergewicht, das wird in dieser Studie auch nicht untersucht. Also insgesamt muss man tatsächlich sagen, die vernünftige Ernährung, das zeigt diese Studie auch einmal mehr, ist ganz sicher zentraler Baustein für unsere Gesundheit, aber eben nicht der einzige. Klassiker. Mhm. Kurze Frage zum Schluss. Das zeigt die Studie einmal mehr, haben Sie gerade gesagt. Ist das eben genau das? Die Studie zeigt einmal mehr, was wir im Prinzip irgendwie innen drin schon so ein bisschen wissen. Also ungesund ist halt ungesund. Das ist absolut richtig. Das zeigt diese Studie uns immer wieder. Ich finde es beim Thema Ernährung aber immer auch spannend, dass da ganz immer wieder so Mythen durch die Gegend kommen. Und wenn man sich dann die Studien anguckt, und das ist auch bei dieser Studie so, kommt man tatsächlich immer wieder auf die Klassiker zurück. Also darauf achten, vernünftig zu essen. Obst, Gemüse ist gut. Fleisch ist nicht so gut, wenn man das in Übermaßen isst. Und das ist etwas, was man weiß, aber anscheinend nicht oft genug sagen kann. Guter Appell zum Schluss auf jeden Fall. Wissenschaftsredakteur Martin Meyer war das. Vielen Dank.